Das Parkett. Das Parkett ist der Teil der Sitzplätze im Theater, der auf ebener Erde direkt vor der Bühne ist. Der Rang. Oder auch der Balkon. Das sind Sitzplätze, die im ersten oder zweiten Stock des Zuschauerraums sind. Von oben kann man das Theater manchmal besonders gut sehen. Lisa, Paul und Andreas sind im Theaterfoyer. Sie warten auf den Beginn des Theaters und gehen gemeinsam zu ihren Plätzen. Dabei spielen sie das bekannte Spiel »Ich sehe was, was du nicht siehst«. Eine Person beschreibt etwas, das man im Theater sehen kann. Die anderen Spieler versuchen, die Sache zu sehen und das richtige Wort dafür zu sagen. Jedes Mal beginnt das Spiel mit diesem Satz: Ich sehe was, was du nicht siehst. Spielen Sie mit und sehen Sie, ob Sie schneller sind als Lisa, Paul und Andreas. Sprechen Sie nach dem Signal. Ich habe schon etwas gefunden. Ich fange an. Ich sehe was, was du nicht siehst, und das bewegt sich. Der Aufzug? Nein, es ist eine Person. Alle gehen an ihr vorbei. Zum Zuschauerraum. Sie zeigt den Leuten ihre Sitze.